Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ihr könnt ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0180 5678 111. Der Achim hat angerufen, 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, ja. Ja. Schönen guten Abend. Ja. Achim, dein Thema. Ich habe eine Leidenschaft und die ist aber leider mehr oder weniger jetzt zum Problem geworden. Meine Leidenschaft besteht dadurch, dass ich schön jung Frauen gerne die Schuhe putze. Ja, sicherlich dachte ich mir, dass du jetzt schmunzelst. Ist ja auch erstmal noch okay, ne? Ja, sicherlich. Lass aber mich mal schmunzeln. Schönen jungen Frauen putzt du die Schuhe? Ja, jungen blonden Mädels. Jungen blonden Mädels putzt du die Schuhe. Wo denn eigentlich? Ja. Nee, ich sag mal, ich habe unter anderem habe ich auch eine Domina, wo ich regelmäßig hingehe. Ja. Aber es kommt auch schon mal vor, dass ich einfach mal Frauen anspreche auf der Straße. Schöne junge blonde Frauen? Sprichst du an und sagst, entschuldigen Sie, mein Name ist Achim? Nee, naja, so, ich sag mal so direkt nicht. Wie machst du es denn dann? Ja, wie machen wir das? Ich hab, meistens habe ich einen Zettel bei mir. Und weil ich da auch nicht so gleich auf die plumpe Art da nun landen möchte, ja, habe ich immer so einen Standardbrief vorgeschrieben und erklärt das auch ein bisschen. Also nicht nur, dass ich das machen möchte, sondern warum und weswegen. Hast du den gerade zur Hand, diesen Standardbrief? Meistens, nicht immer. Jetzt im Moment auch? Nein, leider nicht. Aber du hast ja mit Sicherheit auswendig im Kopf, was da drauf steht. Zitiere uns doch mal ein paar Sätze. Oh. Na, also, nein, wir müssen uns das ja vorstellen können. Du siehst auf der Fußgängerzone eine schöne junge Frau und du steckst der einen Zettel zu. Was steht auf diesem Zettel drauf? Ja, also hallo und dann auch wenn es für dich jetzt banal klingen wird und du es auch nicht nachvollziehen kannst und du mich vielleicht auch jetzt für einen blöden Arsch hältst, mhm, möchte ich dir ganz gerne deine Schuhe putzen. So, jetzt nehmen wir mal den Fall an, du triffst auf eine sehr nette, wirklich, wirklich sehr nette junge Frau und die sagt, oh, das ist eine tolle Idee. Wie hast du denn immer dein Schuhputzzeug dabei oder wie machst du das? Ja, wenn ich den Zettel einstecke, dann habe ich das auch bei. Mit allen möglichen Schuhcremes oder wie machst du das? Ja, ja, ich habe immer meistens sozusagen ganz Rucksack voller Schuhsachen mit, ja, ja. Das glaube ich dir nicht. Also ich habe mindestens 5, 6 unterschiedliche Tuben immer bei. Also ich sag mal, schwarz ist Standard, schwarz hat man immer bei. Aber und ich bin ja auch nicht ganz, ganz unbescholten, nachdem ich diese Sendung hier mache und viele Jahre mir schöne Dinge von euch erzählen lasse, in Sachen Domina und extremeren Sexgeschichten. Der Domina putzt du die Schuhe doch niemals im Leben mit Schuhcreme. Ich kenne das nur aus Erzählungen und vielleicht auch aus gewissen filmischen Publikationen, dass die denen die Schuhe ablecken. Machst du das nicht auch? Ja, sicherlich. Das ist ja, das gehört ja dazu. Also so richtig, wie man das halt normalerweise mit einer Bürste macht, also seine eigenen Schuhe putzen. Aber nur, dass ich das halt vorher mit dem Mund alles mache, also den Staub reinigen. Dazu gehört natürlich auch die Sohle. Und also anschließend ganz. Du machst das auf der Straße dann auch mit dem Mund und mit der Zunge? Ja, ja. Aha. Und, also, und dann? Das ist ja schon wirklich eine abgefahrene Sache. Und danach mit Schuhcreme? Ja, ja. Ich setz natürlich voraus und das schreibe ich auch mit rein in den Brief, dass ich das möchte, dass die Mädels, die das auch machen, dass die da auch keinerlei Bedenken haben im mhm. negativen Sinne und dass die da mit dem Kopf her völlig frei rangehen an die Sache. Nun kann es zu der folgenden Szene kommen, inmitten einer Fußgängerzone, an einem Nachmittag, an einem Sommernachmittag, sitzt dann eine blonde Schöne, umringt von ganz vielen anderen Menschen, die da auch sitzen, und du leckst ihr die Schuhe ab. Kann das passieren? Ja, aber ich sag mal, meistens eher nicht, oder so. Naja, meistens suchen wir uns denn doch irgendwo schon mal einen Ort, wo man nicht so, wo so viel Publikumsverkehr ja. ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr der die Attraktion in der Fußgängerzone seid, wenn du der Frau die Schuhe ableckst. Ja, wenn es denn so wäre. Aber habe ich noch nicht. Also Achim, jetzt mal im Ernst. Gehen denn da überhaupt Frauen darauf ein, wenn du denen diesen Zettel zusteckst? Ja, nicht immer. Also es gibt auch schon mal Schelten. Also was heißt Schelten? Ich distanziere mich dann auch meistens. Also ich stecke ihr dann bloß meistens den Brief zu und gehe halt 2-3 Häuser weiter und... Ah, und du hoffst darauf, dass sie hinterherkommt, oder wie? Und mich anspricht, ja. Und das kommt wirklich vor? Es kommt schon mal vor, dass mich jemand darauf anspricht, um weil sie das interessant findet. Wo ist denn die Trefferquote so? Wie oft gelingt dir sowas im Monat? Sagen wir im Monat. Oh, na, 2-3 Mal vielleicht. Na, immerhin. Jetzt hast du gerade unser Gespräch angefangen. Du hattest eine Leidenschaft, die dir allmählich zum Problem wird. Warum? Ja, weil ich einerseits das eigentlich machen möchte und auch davon, ja, das ist für mich, also ich fühle dabei ein Glücksgefühl im Bauch und so, wenn ich das tue. Gehe ich mal von aus. Und ja, wenn ich jetzt zu einer Dame gehe, also zu der Domina, und da ist es ja nicht für umsonst. Und da lasse ich also doch schon mal hin und wieder ein paar Mark. Und da ich das doch seit längerem schon mache, komme ich zu nichts. Zu nichts Größerem, dass ich mir mal irgendwas kaufen kann. Achso, das heißt, du investierst dein ganzes Geld in die Schuhsohle der Domina. Ja, leider. Wie viel gibst du denn da aus im Monat, um die Schuhe lecken zu dürfen von der schönen oder auch weniger schönen Domina? Ach, jetzt sind schon mal über 2-3.000 Mark. Ehrlich, so viel? Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständig. Das heißt, da ist schon Knete vorhanden? Ja, naja, ich sag mal aber nun auch nicht so in dem Rahmen, dass ich das ohne weiteres abschöpfen kann. Und du würdest dir gerne auch mal einen Kühlschrank kaufen oder mal eine Standuhr, aber dafür ist das Geld einfach nicht da? Ja, nein, würde ich jetzt mal sagen, ja. Mann. Hast du denn auch noch eine normalere Sexualität oder läuft hauptsächlich alles so über diese Schiene? Ja, doch, würde ich sagen, denn ich brauche das ja eigentlich nicht, um mich sexuell stimulieren zu müssen. Ach, das macht dich nicht richtig geil, wenn du da leckst? Ich komme zumindest nicht zum Samenerguss. Nee, aber du bist erregt. Ja. Ja. Und was passiert denn danach, wenn du erregt worden bist? Wie geht das dann weiter? Zum Beispiel jetzt bei der Domina? Gibt es da den Geschlechtsverkehr auch noch mit ihr? Nein, das ist ja so ein Tabu. Wie du Arme, dann musst du dann mit deiner Erregung rausgehen in die Toilette und selbst Hand anlegen, oder wie? Nein, ich gehe mit meinem Glücksgefühl nach Hause. Ach so, also ohne Orgasmus. Ohne Orgasmus. Hast du eine Freundin? Nein. Hattest du denn mal eine Freundin? Ja, wahrscheinlich. Noch nie gehabt. Nein, noch nie gehabt? Nein. 32 Jahre bist du. Ja, ja. Hat das mit dieser Art, die Sexualität zu leben, zu tun? Ah, denke ich mal nicht. Ich habe eigentlich noch kein größeres Interesse gehabt, da irgendwie jetzt eine festere Partnerschaft einzugehen oder zu finden oder was auch immer. Also ich bin mehr solo. Warst du noch nie verliebt? Ach, nein. Mir ist noch bis jetzt noch keine richtige über den Weg gelaufen. Jetzt bin ich aber wirklich baff. Auch noch keine längeren Kontakte mehr zu einer Frau gehabt. Wie lange? Ja, aber nur im freundschaftlichen Verhältnis, also nicht irgendwie. Und die Frauen, mit denen du dann in irgendeiner Weise sexuell zu tun hast, das sind dann einfach so kurzzeitige Affären, oder wie? Oder hast du sexuell nur mit der Domina zu tun? Ja, sexuell nur mit der Domina. Das andere ist alles bloß freundschaftlich. Hast du denn mit einer Frau schon mal geschlafen? Nein. Auch nicht? Also, ich sag mal, mit einer normalen bezahlten Frau, also für Geld, schon, aber da habe ich schon gleich gemerkt, dass es nicht mein Ding ist, so. Dieser normale, in Anführungsstrichen, Blümchensex, das ist nicht mein Fall. Hast du schon mal eine Frau geküsst? Nein. Nein. Ja, also, es mag traurig klingen. Nein, ich bin ganz, ganz verwirrt eigentlich, weil ich am Anfang hört sich das so schräg an. Ich dachte, es gibt ja viele Leute, die ganz, ganz abgefahrene sexuelle Vorlieben haben und trotzdem sehr gut ins Leben kommen. Aber ich habe den Eindruck, dass du dann so ganz doll doch nicht ins Leben kommst. Ne? Wenn du lebst dann ja eigentlich sehr einsam. Na gut, man hat ja auch hin und wieder ein paar andere Freunde und so, also... Na gut, Freunde schon, aber es ist halt, empfindest keine Liebe oder kein Liebesaustausch. Gibt es in deinem Leben nicht? Nee, kann ich nicht sagen, nee. Dass ich das irgendwie mal nachvollziehen kann, ob das so ist. Und du holst dir diese Erregung ausschließlich durch diese Schuhfetischisten-Angelegenheit? Ja. Mhm. Wollte ich sagen. Achim, also ich weiß nicht, was du jetzt von mir erwartest. Ich, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, ne, würde ich wirklich sagen, dass du super, super dringend mal zu einem Therapeuten oder Sexualtherapeuten gehen solltest. Ja. Ich habe für allen sexuellen Kram wirklich Verständnis, wenn niemand anders geschadet wird oder wenn man sich selbst nicht schadet. Ich habe den Eindruck, dass du dich selbst mit dieser Leidenschaft oder mit dieser Veranlagung schadest und dass du in einer Isolation lebst und in eine Isolation geraten bist. Ja, kann sein, klar. Ich würde dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal noch ein paar Worte sprichst. Vielleicht kann die dir noch ein bisschen weiterhelfen. Mhm, ja? In Ordnung. Achim, leg mal auf, du wirst gleich angerufen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Daniela, 28 Jahre alt. Hi. Hey, Domian. Hey. Also ich habe genug Schuhe zum Ablecken. Also das ist wirklich, mein ganzer Schuhschrank ist voller dreckigen Schuhen. Also du meinst, wir sollten einen Kontakt herstellen zwischen dir und Achim. Ja, ich habe ja meine Telefonnummer. Kennst du dir nicht ein bisschen doof dabei vor, wenn er dir die Schuhe ablecken würde, während du sie noch trägst? Ach, das sind alles Wanderschuhe. Da kann der lecken ohne Ende. Da habe ich kein Problem damit. auch wenn du sie noch anhast? Ach ja, ja. Klar, das sehe ich nicht so. Siehst du nicht so. Würde dich aber sexuell nicht gerade anmachen. Nö, aber Hauptsache die Schuhe sind hinterher sauber, oder? Ein gesunder Standpunkt, ja. Ja. Du hast aber bestimmt ein ganz anderes Thema noch auf der Pfanne, oder? Ja, ein ganz, ganz anderes Thema. Na? Ich möchte mich heute mit dir unterhalten über mein liebstes Stück, was ich hier so habe. Mein Hund. Ja. Dein liebstes Stück, was du da hast. Ich dachte jetzt schon, naja. Deswegen habe ich so viele Wanderschuhe zum Ablecken. Reden wir über deinen Hund. Ja, also mein Hund. Was ist denn das für ein Hund? Ah, das ist ein Schäferhund. Und die Miki. Miki. Ja. Und es ist so, dass ich die seit 3 Jahren habe. Und ich möchte einfach mal den Leuten so erzählen, was es alles so gibt, um einer Seele, einer Hundeseele zu helfen. Zu helfen? Ja, denn mein Hund ist sehr gestört. Mhm. Und ich habe jetzt so an die 12.000 Mark mittlerweile ausgegeben. Wie bitte? Ja, für nur einen Tierpädagogen oder Tierpsychologen? Richtig, da gibt es ja einige. Ja. Und das fanden jetzt deine Mitarbeiter doch so interessant, weil dass ich hier mal ein paar Wege aufzeigen kann. Die haben also auch geholfen. Es gibt so eine Art Psychoanalyse für Hunde. Dann legen die Hunde sich auch auf eine Couch, ne? Und dann liegt der Therapeut, sitzt der Therapeut dahinter und dann assoziieren die Hunde und bellen einfach mal eine Weile. Oder wie? Es wäre schön, wenn es so wäre. Nein, es ist schon so, dass es gibt erstmal Tiertherapeuten, die schauen sich den Hund an, schauen sich die Umgebung an. Und weil es ist ja ganz wichtig, bevor man mit so einem Tier anfängt zu arbeiten, was ist es denn eigentlich? Ich meine, wenn ein Hund bellt und die Zähne fletscht, heißt das ja noch lange nicht, dass er jetzt bösartig ist und gleich zubeißen will. Und aus welchem Grund reagiert er so? Also ist er jetzt dominant oder ist er angstaggressiv oder ist er... Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also im Prinzip wie bei Menschen, ne? Wenn Menschen aggressiv sind, hat das ja auch verschiedene Ursachen. Richtig, deswegen finde ich das auch so schade, wenn man manchmal so kleine Hunde sieht und die bellen sich einen aus dem Leib und die Leute stehen daneben und sagen, guck mal, ich habe vielleicht einen tollen Hund, ne? Der ist ja richtig... Und dabei hat er tierische Angst oder so. Und ich denke mal schon, um solche Hunde muss man sich schon kümmern, weil nur ein gesunder Geist und eine gesunde Seele, dann ist auch der Hund gesund. Ja, du hast 12.000 Mark in Miki investiert. Ungefähr. Dann muss Miki ja völlig neben der Kappe gewesen sein früher. Absolut. Ist sie jetzt immer noch fast, ja. Hat man sie misshandelt oder wie kommt das? Das kommt daher, dass sie, also ich bin der dritte Besitzer. Mhm. Sie wurde am Anfang immer nur im Zwinger gehalten. Mhm. Und dann hat man versucht, eine Schutzausbildung mit ihr zu machen. Das ist eigentlich auch das Thema, mit dem ich mit dir reden wollte. Na, jetzt rede ich halt über meinen Hund und nicht über andere Hunde. Ist doch auch sehr interessant, also... Nein, ich darf nicht. Ich habe versprochen, dass ich nicht mit der Schutzausbildung anfange. Ja. Gut, auf alle Fälle. Und dann hat ein Mädel gesagt, ach, ich tue dem Hund was Gutes, hol ihn aus dem Zwinger raus. Mhm. Und dann kam sie mit dem nicht zurecht und ist dann nur noch im Dunkeln mit dem Hund spazieren gegangen. Dadurch hat sich natürlich diese ganze Situation manifestiert und jetzt... Also ich ahne schon, der Hund hat schwere seelische Schäden davongetragen. Möchte ich dir mal so sagen... Nein, sag mir, nein, ich will wissen, wie dieser Therapeut, ein Hundepsychologe, arbeitet. Hypnotisiert er einen Hund zum Beispiel auch? Nein. Was macht der mit dem? Der kann ja mit dem nicht reden, ne? Ein normaler Psychologe... Gut, da kommt es drauf an, weil wie alt ist der Hund? Ist er kastriert? Wo war er? Was ist alles geschehen? Und dann halt natürlich auch die Umwelteinflüsse. Mhm. Ja, mein Hund ist zum Beispiel ein Hund, der absolut unauffällig wäre auf dem Land, ja. Mhm. Aber nun leben wir halt mal in der Stadt. Mhm, ja? Oder wenn ich in einem Sechsfamilienhaus mit dem Hund wohnen würde, wäre das auch kein Problem. Dann kennt er die Menschen, die da drin wohnen. Ja? Aber du hast den Eindruck, dass die 12.000 Mark sich auf jeden Fall schon rentiert haben und dass Miki, dass es ihr besser geht. Ja, die Leute haben zwar Angst, die hier in der Gegend wohnen, ohne Grund eigentlich, weil sie jetzt mittlerweile wissen müssten, dass ich den Hund im Griff habe. Mhm. Aber die Umgebung merkt es nicht, die engste Umgebung, dass ich was bei ihr getan hat. Aber wenn ich dann von meinem Haus weg bin, von meinem Auto weg bin, ist es mir jetzt möglich, unter Menschen zu gehen. Also. Es gibt also nur noch die gewissen Schnittpunkte. Wir haben gelernt, dass man zu einem Tierpsychologen gehen kann. Das ist wahrscheinlich eine neue Berufs... Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch... Sag dir Tellington Touch was. Nein, überhaupt gar nicht. Tellington Touch, absolut super, ja? Aber das wollen wir jetzt gar nicht alles ausführen. Ach, schade. Nein, das können wir nicht machen. Auf jeden Fall, Miki geht's besser. Wir sind alle beruhigt. Bachblüten gibt's auch noch. Bachblüten, ja, natürlich. Und wahrscheinlich auch Akupunktur für Hunde und weiß der Teufel was. Ja. Also, den Hunden soll's gut gehen. Bei dir geht's Miki wahrscheinlich ausgesprochen gut. Ja. Du bist eine richtige Tierfreundin. Und Miki guckt jetzt auch zu. Miki kaut gerade an ihrem Knochen. Ich grüße herzlich Miki und sage euch beiden alles Gute und toi. Ja, tschüss. Das ist jetzt gut. Tschüss zusammen. Okay, tschüss. Apropos Hunde, ich habe einen Fax bekommen. Und zwar von Miriam und Tina. Hi Domian, lieber Domian, wir, jetzt in Klammern, Mutter Tina, Tochter Miriam und Hund Fanny, sind sehr, sehr böse auf dich. Wir faxen uns die Hände und beziehungsweise Pfoten wund und du liest nie unsere Faxe vor. Aber ist ja auch egal, wir wollten dir eigentlich nur immer sagen, dass wir deine Sendung sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut finden. Kannst du dir vorstellen, dass ein Hund deine Sendung jeden Abend verfolgt? 7 Ausrufungszeichen. Solch ein treuer Köter muss doch mal erwähnt werden, wenn du Bock darauf hast. Unsere kleine Kötermaus heißt Fanny. Erwähnen sie doch bitte mal. Vielleicht könntest du einfach nur kurz mal in die Kamera sagen, Hallo Fanny. Hallo Fanny. Sie würde sich bestimmt freuen, denn wir drei hängen jeden, aber auch wirklich jeden Abend vor der Kiste. Und das nur, weil du so toll bist. Boah, so ein Kompliment. Wir lieben dich. Tina, Miriam, Fanny, ich liebe euch auch. Ich liebe euch alle. Es geht weiter mit Tom. Und Tom ist 35 Jahre alt. Hi. Hi, Tom. Hi, Domian. Ja, ich bin Domian, du bist Tom. Genau. Ich habe gestern schon mal angerufen, da bin ich nicht reingekommen. Ja. Wollte ich zu dem André sagen. Das war dieses in dem Kiosk, ja. Genau, also respektvollen Mann. Und der hat auch überhaupt keinen Grund, sich da Gedanken zu machen. Es gibt ja nun genug, die, denke ich mal, vorbeigegangen wären und gar nichts gemacht hätten. Denke ich auch, ja. Und deswegen habe ich das nicht so richtig verstanden. Dann denke ich mal, liegt es vielleicht auch hier in Deutschland an der Mentalität, dass eher sich jeder um seinen eigenen Scheiß kümmert, statt da mal dann vielleicht doch mal sein eigenes... Das war ein eigenes Schatten zu sprengen. War so eine Nachresonanz zu gestern. Hast du noch ein anderes Thema? Ja, sicher. Also bei mir geht es darum... Tom, gehst du bitte ein bisschen näher noch ans Telefon? Bei mir geht es eigentlich darum, meine Mutter, mittlerweile 83 Jahre, jetzt den zweiten Schlaganfall und linksseitig gelähmt, schwer pflegebedürftig. Mittlerweile so gibt es da diese diversen Pflegestufen, die dann von den Sozialdiensten da getragen werden. Das heißt, in dem Fall kommt mittlerweile 3-mal am Tag so eine Gemeindeschwester. Da wird dann die Wohnung sauber gemacht. Also sie lebt in der Wohnung alleine? Das, ja, allein, genau. Der Vater lebt nicht mehr? Nee, auch nicht, nee. Sie kann auch gar nicht mehr allein. Und ich komme dann halt noch mit dazu, nach der Arbeit. Also mache dann so die täglichen Hausarbeiten, was dann noch so anfällt, was auch ein bisschen mehr so in den persönlicheren, intimen Bereich geht. Das heißt, durch diese Lähmung muss dann auch mal so eine Winde wechseln oder so diesen Nachtschieber sauber machen. Und dann so dieses Einkaufen, es sind ja dann trotzdem fremde Leute für sie. Und so bei älteren Leuten ist es auch schwer, sich an so eine fremde Person zu gewöhnen. Ja, obwohl diese Gemeindeschwestern, die da kommen, mittlerweile schon über ein Jahr kommen, und es ist immer die gleiche Person. Und diese Zugehfrau auch, wird aber nicht akzeptiert von ihr. Von der Mutter nicht? Nee, auf keinen Fall. Da sie früher, als es ihr noch wesentlich besser ging, mehr so derjenige gewesen ist, der zu Hause gesagt hat, wo es lang geht. Ist deine Mutter dann noch so weit fit, dass sie sprechen kann? Ja. Das schon. Und man muss jetzt zwar 5-6 Mal was erklären und sie fragt dann nochmal nach, aber im Grunde kriegt das eigentlich auch ganz gut hin. Sie ist sich ihrer Hilflosigkeit aber auch sehr bewusst. Dadurch, dass sie also hilflos ist, nimmt sie natürlich jede Möglichkeit wahr, mich anzurufen oder mich zu bitten, vorbeizukommen. Und wenn es nur wirklich so für 5 Minuten ist, weil ihr mal gerade ganz furchtbar langweilig ist, oder weil sie es nicht schafft, sich nachmittags einen Kaffee zu machen. Ja. Und das belastet natürlich mich und mein Privatleben natürlich auch extrem. Wie weit wohnst du entfernt? Also mittlerweile wohne ich so 3 Straßen weiter. Ich habe also bis vor einem halben Jahr in einer 30 Kilometer entfernten Stadt gewohnt. Du bist also wegen der Mutter näher an sie herangezogen. Es war eigentlich so, dass ich den Job in der Stadt aufgegeben habe, beziehungsweise so aufhören wollte, und wollte ursprünglich nach Hamburg ziehen. Ja. Und, also das hast du quasi jetzt für deine Mutter auch schon geopfert, sagen wir es so. Ja, das wäre nun nicht das Ding. Also das wäre dann überhaupt gar nicht die Frage gewesen. Gab es denn bei euch oder bei dir die Überlegung, hast du mit ihr darüber gesprochen, in ein Heim vielleicht zu gehen? Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Das ist also dieses extreme, Krisenthema bei uns. Das darf also mittlerweile nicht mal mehr im Anflug überhaupt zur Sprache kommen. Das wird dann sofort abgeschaltet. Und das geht dann also so weit, dass, wenn ich dann etwas heftiger in diese Diskussion übergehe, also was ich mal wieder hingefallen ist, sie hat dann mittlerweile schon so einen Notrufsender, den sie immer bei sich oder so im Hals trägt, wo sie noch einen Knopf drücken muss. Ja. Deswegen habe ich mir auch so ein Handy gekauft, wo ich mal strikt dagegen gewesen bin, diese Dinger. Nur damit diese direkte Weiterschaltung dann bei mir sofort klingelt und ich dann auch immer gleich da bin. Dann geht das zu so einer Notrufzentrale und dann wird das so nach Prioritätenmäßig wird dann also ich höre schon, dass das ganze Leben und der ganze Alltag sehr beschwerlich ist und auch mit vielen Risiken verbunden ist für deine Mutter. Ja, ja, also die hat doch sehr hoch Zucker. Sie ist nachts immer alleine. Ja, ja. Und so Parkinson-Krankheit ist noch dazugekommen. Wie gesagt, einen 2. Schlaganfall. Würdest du sie denn besser aufgehoben sehen in einem Heim? Auf jeden Fall. Das heißt, du möchtest das und sprichst das Thema an, aber das ist ein rotes Tuch zwischen euch und sie möchte das nicht. Ja, es gibt einen heftigen Streit. Dass du auch mal sagst, du kannst jetzt gehen, verschwinde, will ich nicht sehen. Bist du das einzige Kind? Ja, ja. Also ich muss auch sagen, es ist nicht meine leibliche Mutter. Also leibliche Eltern sind verstorben. Es ist gleichzeitig meine Großtante. Die hatte keine eigenen Kinder. Deswegen ist auch dieser Altersunterschied. Ja, ja. Und die liebt mich halt über alles. Das ist natürlich ein ungeheuer schwieriges Thema. Man kann nichts besser, glaube ich, verstehen, als dass alte Leute so lange wie möglich in ihrer Umgebung bleiben möchten. Genau. Ne? Also ich wage da gar nicht als jüngerer Mensch drüber zu urteilen. Emotional sehr verständlich. Andererseits wäre sie natürlich viel besser aufgehoben in einem Heim. Vielleicht ganz in deiner Nähe, dass du ganz oft zu Besuch hinkommen kannst. Sie hat da ihre ärztliche Betreuung. Sie könnte vielleicht ihre Sachen auch mitnehmen. Ja, wir haben uns da also schon, das heißt, ich habe mich, als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, habe ich mich dann erkundigt, zumal der Hausarzt und der Arzt da im Krankenhaus gesagt hat, sie müssen sich darum kümmern, dass ihre Mutter in ein Seniorenheim kommt. Und sie so im Alter auch etwas gläubiger geworden ist und dann auch so stehen Kontakt zu dieser Gemeinde hatte und so weiter. Der Pastor mit ihr schon ein paar Mal gesprochen hat. Sie aber wirklich auf keinen Fall ihre Wohnung verlassen will. Also auch nicht so dieses Argument, dass sie es gibt ja solche Seniorenheime, wo die Leute in leere Apartments einziehen, das genau, heißt ihre so ganzen ein Ding wäre das genau ihre Möbel mitbringen. Ja, ja. Also finanziell könntet ihr das sogar dann auch bewerkstelligen. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. Sie kriegt also heftig Rente. Und das wäre überhaupt gar nicht die Sache. Und sie hat überhaupt quasi, bewegt sich keinen Millimeter. Nee, dadurch, dass sie halt auch sehr ängstlich geworden ist. Der hat sie aber dauernd sagt, sie müssen sich bewegen, damit der Kreislauf in die Gänge kommt und. Also das Übliche. Macht sie aber nicht aus Angst, es könnte ihr wieder was passieren. Also der Tagesablauf ist eigentlich der, dass sie morgens um 9 aufsteht, weil dann diese zu mir Frau kommt. Dann kriegst du sie ihren Kaffee gemacht, Frühstück. Und dann geht sie ins Wohnzimmer, liegt sie auf Sofa. Und könntest du sie denn nicht überzeugen mit dem Argument, welches denn wirklich das Hauptargument ist, dass sie viel sicherer lebt in einem solchen Seniorenheim, weil eben Krankenschwestern da sind, weil Ärzte da sind, dass sie zu jeder Zeit eben auch nachts Hilfeleistungen zur Verfügung gestellt bekommen kann? Sicher. Also es war gerade vor 3 Tagen wieder das Ding, da sagte ich im Büro, und das blöde Handy klingelt und im Display habe ich es genau gesehen, Notruf. Mhm. Und damit ich wieder wirklich das Herz in die Hose gerutscht und ich habe da abgenommen und da war diese Notrufzentrale dran, mhm, und sagte mir, ihre Mutter liegt im Flur, ist hingefallen, mhm, wo sind sie? Ich meine, man kann natürlich so eine alte Frau auch nicht absolut gegen ihren Willen. Nee, das ist ja das Problem. Mhm. Es gibt diese Form von Zwangseinweisung. Aber da gehe ich überhaupt, da kann ich auch nicht. Nein, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich meine, ihr könnt letztendlich nur versuchen, immer und immer wieder durch sehr, sehr vorsichtige Art und Weise, in sehr vorsichtiger Art und Weise mit ihr zu reden und euch die besten Argumente auszudenken. Ich meine, wenn der Pastor es schon nicht schafft, ist es natürlich schon. Und das ist also so ihr nächster Freund, wie soll ich das so sagen? Also, wobei ich ja glaube, dass man das immer und immer wieder versuchen kann, wenn du dich vielleicht mit dem Pastor nochmal zusammensetzt. Haben wir alle schon probiert, sind da gemeinsam hin, haben Kaffee getrunken und so, haben das also sehr vorsichtig und behutsam so in diese Richtung gesteuert. Und als sie merkte, in welche Richtung es nun tatsächlich geht, da war das Gespräch sofort beendet. Mhm. Mhm. Also es ist sehr schwierig. Nun habe ich dann auch eine Beziehung gelebt mit jemandem zusammen, mhm, und da gibt es auch noch einen kleinen Jungen mit 5 Jahren. Mhm. Kann ich da gar nicht hinschicken. Mhm. Also wenn ich mal keine Zeit habe, weil so vom Job her bin ich auch immer in Berlin. Das schwieriges Problem. Also ich kann das völlig nachvollziehen, in welchem Dilemma du da stehst. Aber man kann die Frau nicht mit Gewalt herauszahlen. Nee, auf keinen Fall. Letztendlich bleibt euch gar nichts anderes übrig, Tom, als abzuwarten, immer wieder es anzusprechen, in der Hoffnung, dass sie es vielleicht irgendwie einsieht oder dass nochmal was passiert und durch vielleicht so einen Vorfall, wir wollen nicht hoffen, dass es ein gravierender Unfall wird, dass sie dann doch etwas belehrbarer ist oder einsichtiger wird. Ja, das Problem ist ganz einfach, dass es so Tage gibt, da geht es ihr dann richtig schlecht. Und dann bin ich etwas länger da und dann sagt sie, ach, ich habe gar keine Lust mehr und am liebsten wäre, wenn ich tot wäre. Und und so diese wirklich Sachen, wo ich dann da sitze und denke, Mensch, du kannst eigentlich gar nicht jetzt gehen. Mhm. Und also Tom, ich habe jetzt für dieses Problem natürlich kein Patentrezept, aber vielleicht wäre es interessant. Es gibt sicher tausende von Menschen, die uns jetzt zuhören. Genau, deswegen habe ich gedacht, bring das mal an. Die in ähnlicher Situation sind, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht können die sich heute oder am Montag melden und dir vielleicht wirklich den einen oder anderen Tipp noch geben oder wie sie das in ihrem Bereich geregelt haben. Ich denke mal, weil die hören ja doch auch ältere Leute, ja, sehr viele, die vielleicht selber allein sind. Ja. Mit Sicherheit eine interessante Geschichte. Ja, also ich würde mich freuen über einen solchen Anruf zu diesem Thema. Dir wünsche ich gutes Händchen und gutes Gelingen in der weiteren Betreuung deiner Mutter. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Tom. Danke. Ciao. Tschüss. Jetzt haben wir gleich mal zwei Leute dran. Ruth 67 und Frank 37. Hi. Wer ist denn jetzt? Wen habe ich zuerst dran? Ruth. Die Ruth. 67. Hey, ich grüße dich herzlich. Ich habe einen Mann geheiratet, der ist 30 Jahre jünger als ich. Ich sehe schon hier, der Frank, der ist 37. Ja. Und läuft's gut? Oh, wir sind glücklich. Wann habt ihr denn geheiratet, ihr beiden? Wir sind 7 Jahre verheiratet. 7 Jahre, da warst du 60 und er war 30. Genau. Er war ein blutjunger Spund. Genau so ist es. Du stehst also auf jüngere Männer, so eine bist du. Ja, natürlich. Ich habe doch keinen Alten. Gut, erzähl mal, wie kam es denn zu dieser Liebe? Wie soll ich dir das sagen? Ich war 2-mal verheiratet. Ja. Das zweite Mal 26 Jahre. Auch, mit einem gleichaltrigen Mann? Auch 2 Jahre jünger. Na gut, zwei Jahre jünger. Auch 2 Jahre jünger, na gut. Ja. Ich wollte meinen Mann eigentlich gar nicht haben, den ich jetzt habe. Ja. Weil er zu jung war. Ja. Aber er hat mich aufgegeben. Also eins nach dem anderen. Die Ehe, von der du gerade gesprochen hast, die ist dann geschieden worden? Ja. Ja. Wie soll ich dir das sagen? Meine Kinder haben vorher immer gesagt, lass dich von dem scheiden. Mhm. Weil er ewig getrunken hat. Mhm. Weißt du? Und das hast du dann auch gemacht? Nee. Habe ich nicht gemacht. Erst wie ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Aha. Ja? Wie hast du denn den jetzigen Mann, jener welcher Frank heißt, kennengelernt? Wie und wo? Das war, wie der Zusammenbruch kam, wie die Grenzen wurden. Ja. Da war bei uns Winzerfest. Mhm. Und da habe ich ihn kennengelernt. Einfach so stand er zwischen anderen Leuten? Ja, ich habe ihn einfach da kennengelernt. Ne? Da hast du gedacht, hey, das ist aber ein scharfer junger Mann. Und dann wollte ich ihn eigentlich gar nicht haben, weil er zu jung für mich war. Ja, ja. Aber er hat nicht aufgegeben. Mhm. Er ist immer wieder gekommen. Mhm. Und dann hat er auch zu mir gesagt, jetzt lässt du dich scheiden. Er hat mich regelrecht zur Scheidung gezwungen. Und heute sagst du Gott sei Dank. Gott sei Dank, was denkst du denn? Und dann kam meine, erst haben meine Kinder immer geschrien, lass dich scheiden, lass dich scheiden. Ja. Und wie es denn so weit war, ja, mhm, dann hat er sich bei den Kindern beklagt. Mhm. Ne? Mhm. Und da habe ich zu meinen Kindern gesagt, wisst ihr was, sage ich, wenn ihr kommen wollt, ist gut, wenn nicht, müsst ihr es sein lassen, aber eins merkt euch, ihr lebt euer Leben und ich möchte mein Leben auch noch leben. Also, habe ich das jetzt so verstanden, dass die Kinder es kritisieren, dass du so einen jungen Mann hast? Haben sie erst. Haben sie erst. Wie alt sind denn deine Kinder? Oh, die sind älter wie mein Mann. Die sind älter als dein Mann. Dein, ja, dein Mann ist 37. Sag mal, wie alt die Kinder sind. Meine Tochter ist, warte mal, ich bin 67. Meine Tochter ist 3 Jahre jünger wie ich. Wie bitte? 3 Jahre jünger als du? Ja. Hä? Deine Tochter ist 3 Jahre jünger als du? Nein, nein, Moment mal. Ich war zu... Jetzt habe ich es durcheinander. Jetzt hast du durcheinander. Also ich bin 67, meine Tochter ist 44. 44, 44 ist sie. Also etwa gleichaltrig oder etwas älter als... es gibt noch ein Kind. Nein, ich habe 4 Kinder. 4 Kinder sogar? Ja. Und die sind alle älter als dein jetziger Mann? Ja. Ja. Und trotzdem haben die so ein gutes Verhältnis zu meinem Mann? Mittlerweile. Jetzt. Jetzt, ja. Weil ich ihnen klipp und klar gesagt habe. Ja. Wenn ihr kommt, wollt, ist gut. Wenn nicht, müsst ihr es sein. Ja, und sie kommen jetzt. Alle. Ich gebe dir mal meinen Mann. Ja, gib sie mir bitte mal. Ja. Hallo Domian. Frank, ich grüße dich. Hi. Das ist ja eine tolle Liebesgeschichte. Ja, natürlich. Die wird wahrscheinlich auch nicht alle Tage einmal passieren. Ne? Nee, das ist eine sehr seltene Sache. Schämst du dich nicht? Nein, ich stehe auch dazu. Ich wollte gerade sagen, in der Gesellschaft auch, ist das ja geächtet. Ich habe anderen Arbeitskollegen auch gesagt, oder die ich so kenne, da stehe ich dazu. Ne? Mhm. Also ich mache mir keinen Vorwurf darauf dann. Ne? Mhm. Wie, erzähl von deiner Sichtweise doch mal, als du Ruth damals kennengelernt hast. Ja. Was ist dir an ihr so aufgefallen? Was hat dir besonders gut gefallen? Pass auf, ich muss erstmal sagen, von der Vorgeschichte, ihr ehemaliger Mann hat sie ganz schlecht behandelt. Mhm. Ne? Mhm. Und sie brauchte Liebe und Zuneigung. Mhm. Und das habe ich ihr gegeben. Mhm. Okay, ne? Dennoch, zuallererst fallen einem ja optische, äußere Dinge auf. Ja. Als du sie gesehen hast, was hat dir gut gefallen an ihr? Ja, die Offenheit und Ehrlichkeit eigentlich, ne? Also das Spontane, so wie es sagt, wie es ausdrücken tut, was er meint. Ja, und das war eigentlich, sie war unternehmungslustig, das sind wir heute auch noch. Wir sind sehr viel unterwegs. Also auch, wenn ich frei habe, dann sind wir sehr viel unterwegs. Die arme Ruth hat einen richtigen Hustenanfall, höre ich da. Ja, sie raucht gerade einen. Hey, ja, das ist natürlich das beste Gegenmittel gegen das Husten. Ja. Frank, hattest du denn früher auch immer ältere Frauen? Nein, ich hatte meistens jüngere. Meistens das jüngere? Meistens alles nur Brüche gegangen. Werdet ihr in eurer Umgebung denn nicht ziemlich blöd angemacht, nach wie vor? Ich würde sagen, wer mich nicht kennt oder meine Frau nicht kannte, die haben erst dumm gelabert. Sag ich mal so, ne? Mhm. Aber wo ich ja meine Frau kennengelernt habe, da haben sie, naja, ich sag mal, wie ein Gentleman sagt, Hut ab. Mhm, ne? Mhm. Und ich hatte der Urs Respekt, der eigentlich. Ne? Ja. Ich stehe auch dazu, auch zu den Kindern. Und wir haben mittlerweile auch eine Urenkelin. Mhm. Und die ist auch ganz... Das ist ja auch lustig. Du mit 37 hast einen Urenkel. Ja, natürlich. Cool. Ich kann sagen, ich bin ja... Sag mal. Meine anderen Arbeitskollegen dann immer sehen, ich bin der jüngste Uropa, kann ich auch sagen. Da bin ich auch stolz darüber. Jetzt geht uns natürlich allen durch den Kopf, wie funktioniert das sexuell zwischen den beiden? Also sexuell haben wir keine Probleme. Mhm. Warte mal, ich gebe ja meine Frau wieder. Die nimmt mir eine Hörer auf. Okay. Beim Thema Sex muss Ruth ran. Domian, ja, ich will dir mal was sagen. Ja. Ich war im Sexuellen so dumm. Früher. Früher. Ja. Das hat mir mein jetziger Mann erst gelernt. Ich habe mal mit einer Anruferin hier gesprochen. Wie bitte? Ich habe hier mal mit einer Frau gesprochen. Ja. Die war ungefähr so in deinem Alter. Ja. Die erzählte mir, dass sie durch ihr, die hat auch einen jungen Freund. Ja. Dass sie durch ihren jungen Freund im Alter um 60 herum erst richtig gute Sexualität erfahren hat. Wollte ich gerade sagen. Das habe ich auch mit meinem jetzigen Mann erst. Ich war noch so dumm, obwohl ich schon 4 Kinder hatte. Mhm. Ja. Mhm. Aber im Sexuellen so dumm. Mhm. die Erfüllung habe ich erst mit meinem jetzigen Mann gefunden. Geht das jetzt so weit, das frage ich jetzt mal, dass du mit diesem jungen Mann ja. in deinem höheren Alter, sage ja. ich mal, vielleicht auch zum ersten Mal einen richtig für dich befriedigenden Orgasmus hattest? Genau, genau. Ehrlich? Ehrlich. Und ich sag dir ja, die Erfüllung habe ich erst jetzt mit ihm erfüllt. Mhm. Ja? Das heißt, das ist wirklich der große zweite Frühling für dich. Ja. Guck mal, wir sind jetzt schon beide 7 Jahre verheiratet. Ja. Und 10 Jahre zusammen. Mhm. Ja? Und ich muss dir sagen, was ich mit ihm jetzt, das hätte, so ein gutes Leben hätte ich nie in meinem Leben gehabt. Mhm. Ich habe so viel Pech gehabt. Mhm. Ich war 2-mal verheiratet, ja? Mhm. Ich hatte wirklich nur Pech. Mhm. Aber jetzt mit meinem jetzigen Mann, ja? Läuft's wie geschmiert. Ja. Ja, ist ja wirklich toll. Gut, denkt man, wenn man so, wenn so ein Altersunterschied da ist, denkt man ja vielleicht auch schon mal an morgen oder an übermorgen. Sicher, da denke ich oft dran. Ja, kommt dir das so in den Sinn? So in 10 Jahren bist du 77 und er erst 47? Ja. Wie denkst du dann darüber? Nee, ich würde sagen, wie soll ich dir jetzt sagen, im Charakter oder irgendwie ist er älter wie ich. Meinst du? Ja. Er wirkt sehr reif, das stimmt schon. Ich habe mehr Unternehmungsgeist. Wie soll ich dir das sagen? Wie er? Weißt du, gut, ich finde aber auch ganz entscheidend ist, dass ihr euch nicht den Kopf darüber zerbrecht, wie es in 10 oder 15 Jahren ist, sondern dass ihr jetzt glücklich seid miteinander. Ja. Er hat zu mir gesagt, er geht meinen Weg mit mir zu Ende. Ja, ja. Ja? Und weißt du, was ich irgendwie komisch finde mhm. oder auch verurteile, wenn ein älterer Mann eine junge Frau nimmt, da sagt kein Mensch was. Mhm. Stimmt? Ist eher üblich, ne? Oder ja. sieht man öfter, ja. Ja. Aber wenn eine ältere Frau einen jungen Mann nimmt... Dann zerreißen sie sich die Mäuler. Genau so ist es. Aber wir beide lassen uns das. Und ich muss dir sagen, alle unsere Bekannten, die wir jetzt haben, ja. die stehen zu uns. Ja. Und auch die ganze Familie jetzt. Auch und meine Familie. Ja. Nur seine Eltern nicht. Mhm. Seine Eltern ist er, seitdem wir verheiratet sind, nicht mehr hingewiesen. Das heißt, die Eltern sind so alt ungefähr wie du. Nein, jünger wie ich. Jünger als du, ja. Die waren auch nicht bei der Hochzeit? Nein. Auch nicht. Nein, bei der Hochzeit war keiner. Auch nicht meine Kinder. Ach so. Wir haben heimlich geheiratet. Heimlich in Las Vegas. Ja, oder so. Ja, so ungefähr. Ne, da waren auch seine Eltern nicht. Ja. Bloß was ich verurteile, nach der Hochzeit waren wir bei seinen Eltern. Mhm. Da waren sie so katzenfreundlich zu uns. Mhm. Und wie wir dann weg waren, da haben sie Frank angerufen, haben ihm gesagt, er soll sich sofort scheiden lassen. Ja, das geht natürlich wahrscheinlich ganz vielen Leuten nicht in den Kopf und Eltern wollen dann eine junge, gleichaltrige Frau ja. haben und so weiter. Domian, ich verstehe es auch. Mhm. Ich hätte es verstanden. Mhm. Sicher, ich wäre es wahrscheinlich auch böse gewesen, von Anfang. Genau, du kannst dich ja in die Mutterrolle auch hineinversetzen. Eben genau, ne? Ich wäre auch böse gewesen, von Anfang. Aber um mein Kind nicht zu verlieren, wäre ich tolerant gewesen. Weil das Entscheidende ist, dass das Kind glücklich wird. Ja. Ne? Darum geht's ja nur. Ja, eben. Darf ich dich mal was ganz Ketzerisches fragen? Ja. Bist du reich? Nein. Nein. Wir haben beide nichts. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der nur auf deine Kohle Nein, aus ist. Nein, um Gottes Willen, wir haben beide nichts. Wir leben beide von er von seiner Arbeit und ich von meiner Rente. Von du von deiner Rente. Also ich finde es wunderbar, dass ihr euch gemeldet habt bei mir. Ja. Und somit kann man vielleicht ein ganz klein bisschen dazu beitragen, dass die Leute auch so etwas als normal ansehen, wenn die Liebe eben dahin fällt. Ne? Eben. Und wir lieben uns beide. Das ist schön. Ich wünsche euch noch ein tolles Leben. Danke. Ich wünsche euch tollen Sex. Ja, danke. Schönen Abend. Und sehr viel Liebe. Danke, Domian. Tschüss, Ruth und tschüss, Frank. Tschüss. Tschüss. 1:39:30 gleich. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1:40 und 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit Domian, der Telefontalkshow hier vom WDR. Heute Nacht ohne bestimmte Themenvorgabe von uns. Ihr könnt ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir plauschen oder reden wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. So, jetzt geht's weiter mit, vielleicht nochmal ganz kurz ein Fax. Auch nochmal Bezug nehmend auf die gestrige Sendung. Da faxt mir Helga. Lieber Domian, seit einiger Zeit sehe ich dich schon in deiner Sendung und finde sie recht gut. Aber deine Reaktion von wegen Teddy oder Hund und Katze im Bett war nicht loyal. Es sollte doch jeder machen und tun, wie es ihm gefällt und richtig findet. Hund und Katze sind oft sauberer als Menschen. Das meint die Helga. Es grüßt dich eine treue Zuschauerin. Das ist sehr nett von ihr. Jetzt kommt Kuno dran. Den Namen habe ich auch noch nie gehört. Kuno 42. Nein, Kuno 42. Ja, Kuno, ne? Ja, 42, ja. 22. Nee, habe ich auch nicht gesagt. Hast du falsch verstanden. Hi. Hi. Ich habe letztes Mal einen Esel gewonnen. Wen hast du gewonnen? Ein Esel. Ein Esel? Ja. Einen lebenden Esel? Lebenden. Wo drei gewinnt, Monate alt. Wo gewinnt man denn einen lebenden Esel? Ja, ich muss dazu sagen, ich bin Kettenraucher. Ja, das macht vieles jetzt klar. Ja, und in Marokko verkaufen Kinder Zigaretten. Ach, in Marokko hast du den gewonnen. In Marokko hast du den gewonnen? Ja, in Fez. Habe ich gar nicht verstanden, ja. Und in Marokko verkaufen Kinder Zigaretten. Mhm. Und ich hatte Zigaretten selber mitgebracht aus Frankreich. Mhm. Hatte ich einem kleinen Jungen geschenkt. Mhm. Und die kostet einen, die haben, das sind also 30 Pfennig, und ich habe für dich ein Los. Mhm. Das kostet 12, die haben. Mhm. Ja, ist ja gut. Kaufe ich. Und das war der Esel? Ja, das wusste ich ja noch nicht. Nee, ist mir klar. Bin dann in die Medina rein. Ja. Und bin einen Tag später in diese Kneipe rein und die Nummer 1224 hat gewonnen. Mhm. Ja. Das ist ihr Preis. Geht da draußen, ein Esel so groß wie ein Schäfer. Das war in Marokko. Ist der Esel jetzt auch hier in Deutschland? Ja. Wie? Den hast du mit hier rübergenommen? Hat 600 Mark gekostet, aber... Der Esel ist geflogen? Nein. Ich war mit, ich muss dazu sagen, ich bin mit dem Auto durch Spanien gefahren. Ja. Bis Algeciras, also ist, fährt mit der Fähre rüber. Ja. Nach Tange und bin von Tange aus... Und Zug nach Fes. Ja, und bist dann zurück, die gleiche Tour wieder auch dann auch hinter dem Auto wieder gefahren? Ja, das Auto stand ja in Algeciras. Ja gut, aber du bist dann durch Europa zurück, durch Spanien mit dem Auto gefahren? Ja, richtig. Und in dem Auto war der Esel? Nein. Ja, wie ist er denn nur hierher gekommen? Ich habe diesen Esel in Fes gewonnen. Ja. Und habe dann in Fes nachgefragt, ja, was soll ich mit dem Vieh? Ja, hätte ich auch. Bitte? Hätte ich auch gefragt, ja. Alle sagten, ja, den kannst du mitnehmen. Ja. Ja, ich denke, toll. Hat dann in Fes am Bahnhof gestanden. Ja. Mit dem Esel in der Hand. Ja. Und hab gefragt, wie mache ich das? Ja, den kann man im Zug mitnehmen. Ich sag, wie im Zug mitnehmen? Ja, kann man. Mhm. Bin dann von Fes aus nach Sidi Sliman. Das ist ein Umsteigebahnhof. Mhm. Kein Zug. Stand mit diesem Esel, so eine Metro, Max Lambe, wie man die nennt, hat mir ein Bier getrunken. Mhm. Ja, es kam so ein Typ aus dem Busch raus, in so ein Zelt, the train coming in 20 minutes. Ja. Ich denke, toll. Und das ging so 30 Stunden lang. Jetzt spann uns mal nicht so auf die Folter mit den Einzelheiten. Wie ist der kleine Arm? Mit dem Esel, ich spreche sehr gut Französisch und Einheimischer zu mir, der lad ihn noch in den Zug. Ja. Hab den Zug in den Esel eingeladen, also umgekehrt den Esel im Zug. Mhm. Bin mit dem Esel bis nach Tanger und habe den Tanger gefragt, so und so, hat der Polizei das vorgelegt. Mhm. Ja, was soll ich mit dem Esel machen? Ja, Sie können den Esel mitnehmen nach Spanien, da müssen Sie 220 Mark bezahlen. Also Kuno, jetzt aber mal Butter bei den Fischen. Ist der Esel mit dem Zug nach Deutschland gekommen? Nein. Nein, wie denn? Moment, das erzähl ich doch gerade. Ich habe den Esel mitgenommen. Erzähl es nicht so ausführlich. Zwischen Tanger. Ja, nee, erzähl es nicht so ausführlich. Wie ist er hierher gekommen nach Deutschland? Mit dem Zug und Auto oder nach Deutschland, ja. Mit dem Zug und Auto oder mit dem Flugzeug? Mit der Bahn. Mit der Bahn, okay. Jetzt ist der Esel hier. Was machst du mit dem Esel? Der ist im Tierpark. Der ist im Tierpark. Den hast du quasi gespendet für den Tierpark. Ja, doch. Ja. Aber ich bezahle 200 Mark im Monat für. Ach so. Als Futter. Ach so. Und der Esel heißt übrigens Jürgen. Der heißt Jürgen. Hast du ihn nach mir benannt, oder wie? Ja. Das ist aber ein netter Zug von dir. Wo kann man denn, wo kann man denn Jürgen besichtigen? Wo ist denn der Tierpark? Rheine. Wie? Tierpark in Rheine. Im Tierpark in Rheine. Da ist Jürgen. Der kleine Esel Jürgen. Und da kann man einfach hingehen und ihn anschauen, ihn streicheln, ihn füttern. Das kann man. Das kann man. Aber nur wenn ich komme, dann rast er sofort auf mich zu. Das ist mir klar. Du bist natürlich der Boss da. Das nee, der Boss bin ich nicht. Nur, ich habe für Jürgen also viel investiert. Ja. Und ich muss dazu sagen, viele Leute sollen sich mal Gedanken darüber machen, wenn sie sich ein Haustier kaufen oder ein Haustier nehmen, auch das Haustier zu pflegen. Klar. Also ich hab dafür alle 2000 Mark gezahlt, ja. Also investiert. Also wir sind auf jeden Fall froh, dass es Jürgen gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Und du hast dich hier bei mir gemeldet mit dieser kleinen, netten Eselgeschichte. Dafür danke ich dir. Und ich würde sagen, du musst Jürgen auf jeden Fall von Jürgen grüßen. Okay? So, ich glaube nicht, dass das verstehe. Ach, ich glaube es schon. Der Esel ist sehr schlau, glaube ich. Oh, aber nicht so schlau wie du. Tschüss, Kuno. Ein bisschen. Tschüss, Kuno. Alles klar, ciao. Sabine, 34. Ja, hallo Jürgen. Schönen guten Morgen. Morgen. Ja, ich melde mich nochmal auf den Anruf von dem Tom mit seiner Mutter, ja, die er da pflegt. Und das ist natürlich ein heikles Thema und da gibt es so viel zu erzählen. Mhm. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass er versucht, die Mutter zu überzeugen und nicht locker zu lassen. Mhm. Und da auch ein bisschen in die Trickkiste greift. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob der jetzt, es hört sich nicht so an, als ob er verheiratet ist. Er lebt aber in einer Beziehung wohl, hat er gesagt. Ja, und also gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Also, dass er die Frau zu sich holt, seine Mutter. Mhm. Und dann, dass die dann die Schwiegertochter, sag ich mal, sie pflegt. Oder eben das Heim. Mhm. Hast du gerade gesagt, man sollte vielleicht so überzeugungsmäßig in die Trickkiste greifen. Was, ja, was hättest du denn da für einen Tipp für Tom? Also, er sagt ja, dass er geliebt wird, sehr. Und dass er dann sagt, dass er dadurch vielleicht Schwierigkeiten auf der Arbeit hat, dass die Beziehung leidet. Aber im Grunde ist das nicht das Grundthema. Also es ist so schwierig. Also ich will mal sagen, es ist ein Stück weit Verrat. So wird es von beiden Seiten empfunden, ins Heim zu geben. Und für die ältere Person ist es noch schwieriger, weil es letztendlich der Platz ist, an dem sie sterben wird. Natürlich, ja. Und das trifft so hammerhart und was man nicht drüber, wenn man nicht drüber spricht, das trifft auch nicht ein, so ungefähr, oder das passiert auch nicht. Also ganz konkret kannst du ihm auch nichts sagen oder tippen oder also keinen Rat geben, keinen Tipp geben. Also ich würde nicht locker lassen. Ich würde wirklich raten, da zu sprechen, auch wenn sie abblockt, auch wenn sie weint oder schreit oder so und ihr das wirklich auseinander zu klamüsern, haarklein. Hast du denn diese so etwas auch hinter dich gebracht schon? Hast du Erfahrungen diesbezüglich? Ja, ich habe also meine Schwiegermutter bis zum Tode gepflegt und ich glaube ein Vierteljahr später ist meine Großmutter gestürzt und habe sie auch gepflegt bei meiner Mutter zu Hause. Meine Mutter, die musste noch arbeiten, kriegte nachts keinen Schlaf, weil bei alten Leutchen dann kommen die Schmerzen am Abend, können nicht schlafen und so weiter. Meine Mutter also vollkommen fertig denn zur Arbeit. Ich war tagsüber da. Ich habe denn also in der Zeit nicht gearbeitet. War also 2 Jahre mehr oder weniger voll mit Pflege beschäftigt. Und zum Schluss, oder wo es denn auch nicht mehr ging, war auch bei meiner Großmutter die Frage, Heim ja oder nein. Und ist sie in ein Heim gegangen? Ja, ja, sie ist dann in ein Heim gegangen. Hat sie sich denn auch so gesträubt dagegen, wie die Mutter von Tom? Erst ja. Und ich muss auch sagen, wo das denn soweit war, waren die ersten Tage also grausam. Der Omi hat geheult und wir haben geheult und geht's dir denn auch gut da? Und Und nachher hat sich das aber alles tatsächlich eingespielt. Warum? Weil sie Ansprechpartner auch hatten. Ja, klar. Na? Also von deiner Seite aus und mit deinem Erfahrungshintergrund würdest du jetzt auch darum sagen, auf jeden Fall, wenn die Pflege in seiner Familie nicht gewährleistet werden kann, dann immer und immer wieder vorsichtig die Mutter ansprechen und nicht locker lassen, wie du sagst. Richtig. Und es sind zwar Kämpfe und da das wird auch, wie gesagt, schwierig sein, aber ich, also auf jeden Fall und wie gesagt, auch so ein bisschen so nach dem Motto, wenn du mich lieb hast, das geht so nicht. Ich kann nicht immer von der Arbeit weg oder mein Chef, der spielt da nicht mit und dass man das dann irgendwie so ein bisschen auf dem, auch mit dem Pastor natürlich. Also, ich danke dir für deinen Anruf, Sabine, und ich danke dir für den Tipp. Ja, alles Gute. Nicht zu danken. Ja, tschüss. Dir auch. Tschüss. Ciao. Rainer, 49. Ja, hallo, Namen Domian. Namen. Morgen vielmehr gesagt. Ja. Domian, ich habe eine kleine sexuelle Leidenschaft, beziehungsweise... Schuhe. Nein, absolut nicht. Ich bin ein, ja, ich will jetzt nicht sagen exhibitionistischer Mensch, aber ich mag es, Kontakt zu jungen Frauen zu knüpfen, die gerne zuschauen. Mhm. Wobei sollen die dir denn zuschauen? Ja, eben bei jener gewissen Handlung. Bei jener gewissen Handlung, beim Onanieren sagen wir es mal ganz klar. So sagen wir es ganz klar. Ah, das macht dich an, wenn junge Es fängt mich an. Und wie arrangierst du das? Ja, das ist eben das Problem. Ich habe also in der Vergangenheit, sprich in den letzten Jahren, öfters mal versucht, über Kontaktanzeigen Kontakte zu knüpfen. Was eigentlich nicht zustande kommt. Ich habe überhaupt nicht. Nee, so gut wie gar nicht. Ja, meistens werden also irgendwelche finanziellen Interessen dargeschaltet, schick uns mal Geld für Kennenlernfotos und dergleichen und darauf hat die ganze Sache dann irgendwo beruht. Ich hatte eigentlich damit angefangen, als ich vor circa 5-6 Jahren mal eine Zufallsbekanntschaft hatte, die mir also sagte, du, pass auf, also ich möchte keinen Sex oder keine direkte sexuelle Handlung, aber ich würde es antören, eben mal zuzuschauen und ich bin auch selber sehr exhibitionistisch, ich würde die auch gerne mal zeigen und so. Mhm. Das hat mir also irgendwie so einen gewissen Kick verpasst. Da hast du es zum ersten Mal so bemerkt, dass du darauf stehst. Da habe ich zum ersten Mal bemerkt. Da warst du auch schon über 40, ne? Ja, da war ich schon weit drüber. Ja. 3, 4, 44 oder sowas. Ja. Ja, und wenn man die ganzen Lines, die 190er-Nummern so sieht, wird ja vieles in der Richtung... Aber wie du das jetzt erzählst, kommst du ja kaum zum Zuge. Kommst du da... Nee, gar nicht mehr. Gar nicht. Deswegen rufe ich auch an, weil ich mich ja nicht wundere. Junge Mädchen, meldet euch und guckt zu bei Rainer. Ja gut, aber... ist es denn so, lass mich das noch fragen, also du kommst kaum zum Zuge. In der Idealvorstellung läuft es so ab bei dir. Du machst es dir selbst, eine junge Frau, die du auch attraktiv findest, schaut dir dabei zu. Die aber Interesse haben sollte, ne? Wohlgemerkt. Wie Interesse haben sollte? Ja, also die von sich aus sagt, du, ich möchte gerne. Ich möchte gerne, ja. Soll diese junge Frau in deiner Fantasie, sitzt die nackt vor dir oder ist sie angezogen? Das würde ich ihr überlassen, wie das gerne Das ist egal. Soll diese junge Frau an sich auch Hand anlegen oder ist dir das auch egal? Nö, wäre natürlich schon anmachender. Wäre anmachender. Nur ich überlasse der Frau natürlich, wie sie da agiert. Mir kommt es auf den Kontakt an, auf den Kick an, der sich aus so einer Kontaktsituation heraus ergibt. Soll sich denn dann noch was daraus ergeben oder möchtest du wirklich für dich alleine sein und nur beobachtet werden? Nö, nicht nur. Also es könnte dann auch zu einem richtigen Geschlechtsverkehr noch kommen danach? Ja, oder weitestgehend. Ich sage mal, alles in den Zeiten von Safer Sex, was beiden gefällt, was beide für angemessen halten. Bist du in einer Beziehung? Nein, leider nicht. Ja, leider nicht, aber du warst es früher. Ich habe eine bisexuelle Geschichte, habe also die letzten 15, 20 Jahren, muss ich ehrlich gestehen, mehr homosexuell gelebt. Dann irgendwann vor 2 Jahren hat sich das alles so erledigt, ich weiß selber nicht warum. Habe dann den Kick gefunden dabei, durch diese Zufallsbekanntschaft mit dieser jungen Frau eben, von der ich erzählte. Leider hat sie sich erledigt, weil sie dann eben eine feste Partnerschaft eingegangen ist und ja gut, ich suche jetzt und investiere sehr viel Geld in Kontakte. Rainer, warum gehst du nicht in einen Swingerclub zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht. Da gibt es ja auch alle Möglichkeiten überhaupt. Ja gut, okay, aber ist natürlich auch finanziell sehr aufwendig und da geht es leider Gottes nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob das finanziell so... Ist das so teuer, in einen Swingerclub zu gehen? Ja, du musst also schon, glaube ich, eine ganze Menge Geld hinlegen. Und es kommt mir so organisiert vor. Ich würde gerne jemanden kennenlernen, der von sich aus sagt, pass auf, ich habe dieselbe Neigung wie du. Ich möchte die gerne ausleben, ich möchte auch nicht mehr. Also lebst du im Moment gar keine Sexualität großartig aus bei dir? Im Prinzip seit 2 Jahren nicht. Seit 2 Jahren ganz alleine? Ja. Nicht gut, ne? Nee, absolut nicht. Nee. Ja, Kontaktanzeigen helfen nichts, Swingerclub willst du nicht, was machen wir mit dir? Ich inseriere wie der Teufel, gibt einschlägige Blätter und genug. Dürfte dir auch ein Pärchen zugucken? Oder muss es eine junge Frau sein? Pärchen habe ich im Prinzip nichts gegen, nur weißt du, man hört so Geschichten, Sicherheit zählt auch, weißt du, ich möchte nicht in irgendwie eine kombinierte, gewalttätige Geschichte reinkommen, von der man schon mal hört. Mit Kennenlernen vorab, vielleicht über Briefwechsel, über Fotokontakt, kann man mal sehen. Aber es sollte eine junge Frau sein und kein junger Mann. Inzwischen sage ich mal, junge Frau bevorzugt. Wo junge Frau bevorzugt. Wollen wir mal gucken, wer sich bei uns meldet? Ja. Wir schalten natürlich an, wir sind ja kein Kleinanzeigenmarkt, aber... Nein, ich weiß, ich sehe euch ja schon 3 Jahre. Mal gucken, was sich so ergibt. Ja, okay. Also du wirst... sehr schön und ich würde mich freuen. Vielleicht gibt es ein Feedback. Sehr nett. Alles Gute, Heiner. Tschüss. Gummian, ciao. Tschüss. So, jetzt habe ich noch die Elisabeth dran und die ist 35. Ja, hallo Gummian. Ich grüße dich. Ich habe im November schon mal mit dir gesprochen. Ja. Und da war ja das Thema, ich krieg's nicht über meine Lippen. Mhm. Und zwar war ich da die erste Anruferin mit der Tablettensucht. Oh ja, du bist Mutter von mehreren Kindern. Ich bin Mutter von 2 Kindern. Genau, und du warst sehr tablettensüchtig. Ja. Und hast das heimlich alles konsumiert, ich erinnere mich. Hm. In großen Mengen. Ja, und da hat sie aber jetzt einiges zum Positiven gewandt, wo ich mich bei dir bedanken wollte. Was hat sich denn verändert? Ich habe zwar eine Zeit gebraucht, bis ich mit einem Arzt drüber reden konnte, habe es aber dann gemacht. Der hat mir auch beim Jugendamt geholfen, wegen den Kindern. Ich fange jetzt demnächst eine Kur an. Und in der Zeit, wo ich auf Kur bin, kommen meine Kinder in Pflegefamilien. Ja. Und wenn ich aber wieder aus der Kur draußen bin und so weit stabilisiert bin, dass ich für die wieder richtig normal sorgen kann, bekomme ich meine Kinder wieder. Und ich will mal so sagen, ich hatte immer die Angst gehabt, ich würde die Kinder wegbekommen. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Die haben mich jetzt da im Jugendamt erstmal richtig aufgeklärt, wie das von sich vonstatten geht. Und also ich bin echt froh darüber, dass da jetzt mal endlich ein Stein in Trollen gekommen ist. Weil ich glaube, ich hätte so echt nicht mehr lang weitermachen können. Das freut mich sehr. Das heißt, nach unserem Telefonat hat sich dann einiges in Bewegung gesetzt bei dir. Ja. Also sehr zum Positiven, sag ich mal. Ja. Freut mich sehr zu hören. Wirklich sehr. Und da bin ich auch echt froh drüber. Ja. Also es geht so richtig gut bergauf. Jo. Ja. Und vor allen Dingen ist auch die Erleichterung da, ich kriege meine Kinder wieder. Ja. Also die bleiben jetzt nicht für immer bei der Familie. Ich weiß, du hattest damals große Sorge, wenn das rauskommt, dass man dir die Kinder wegnimmt und das ja, dann genau. Ja. Dass ich da überhaupt keinen Kontakt mehr zu bekommen würde oder so, aber stellte sich dann ganz anders raus alles. Ich muss sagen, die Leute vom Jugendamt und so, also die sind auch wirklich nett gewesen und auch verständnisvoll. Also die haben auch keinen krumm angeguckt. Ja. Die sind quasi mit in das Problem mit eingegangen. Ja. Weil es geht also, ja bei denen wirklich nur um das Wohl von den Kindern. Zum Schluss dieser Woche und der heutigen Sendung noch eine schöne positive Geschichte. Kann ich noch kurz was sagen? Ja, schnell. Und zwar wünsche ich allen, die heute mit mir Geburtstag haben, alles Gute. Du hast Geburtstag heute. Du hast Geburtstag. Ja. Ich gratuliere dir recht herzlich, Elisabeth. Danke. Von Herzen, alles Gute. Das ist ja umso mehr Glückwünsche, sage ich dir. Du hast Geburtstag und es geht bergauf in deinem Leben. Ja. Also auf ein richtig gutes neues Lebensjahr. Vielen Dank. Alles Gute. Gut. Schönen Gruß an die Kinder. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, diese Woche. Das war Domian diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Silvia Liebsch, Markus Liebetanz, Jan Hölz, Henning Kaiser, Mathilde Kohl, Axel Rottländer, Anja Schönhardt und Petra Grützmann. Unsere Themen nächste Woche heißen Dienstag, da habe ich mich total blamiert, und Donnerstag heißt das Thema pubertäre Gefühle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.